Gabi Engelmeier aus dem 2000 Einwohnerdorf Rumansfelden im Bayerischen Wald braucht dringend ein neues Auto. Weil ich habe das falsche Auto wie die Grüne Partei. Das habe ich damals gekauft, da war ich noch CSUlerin. Gabi Engelmeier, langjährige CSU-Ortsvorsitzende, fährt einen schwarzen, getunten Mercedes-Jeep mit 300 PS-Motor, eine Spritschleuder. Seit Mai aber ist die 44-Jährige, die bei der vergangenen Wahl auf der Landesliste der CSU noch für den Bundestag kandidierte, nicht mehr schwarz, sondern grün. Und mit ihr ist der gesamte achtköpfige Ortsvorstand bei den Christsozialen aus und bei Bündnis 90 Die Grünen eingetreten. Als einen Grund nennt Engelmeier den plötzlichen Meinungsschwenk ihrer ehemaligen Partei in Sachen Atomausstieg. Weil jeder weiß, dass die CSU nicht grün ist. Nur weil sie jetzt da ein bisschen umdenken, das hat andere Gründe. Nicht das, dass sie auf einmal grün denken. Und da wir eh immer so grüne Gedanken gehabt haben, für unseren Ort, wie so ein kleines Wasserkraftwerk oder Biogasanlage, und das waren eigentlich lauter so grüne Ideen, dass wir gesagt haben, Mensch, warum probieren wir das nicht bei den Grünen? Die früheren CSUler gründeten den ersten grünen Ortsverband im Bayerischen Wald. Bei der Ökopartei waren sie begeistert, luden den neuen Ortsverband zur Kreisversammlung und schickten prominente Landesgrüne nach Niederbayern, das eigentlich Kernland der CSU ist. Manche reden mir heute an und sagen, wie können Sie zu den Grünen gehen? Die haben immer noch das Bild vor Augen, lange Haare und was weiß ich. Und ich sag, die Grünen haben sich schon in der Zeit auch gewandelt. Und nicht nur die Grünen. Auch die CSU verändert sich rasant. Der Atomunfall im japanischen Fukushima bescherte den CDU-Freunden im Nachbarland Baden-Württemberg bei der Landtagswahl Ende März eine historische Niederlage. Zeitgleich wandelte sich Ministerpräsident Horst Seehofer innerhalb weniger Tage vom Kernkraftbefürworter zum entschiedenen Gegner. Der CSU-Chef ließ seine Partei thematisch ergrünen. Noch bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel das Atommoratorium ausrief und die 7 ältesten deutschen Kernkraftwerke vom Netz nahm, schalteten die Bayern aus Sicherheitsgründen beispielsweise den umstrittenen Atommeiler Isar 1 ab. Symbolfigur des Spektralwandels der CSU ist ein Mann, der neuerdings gern grüne Krawatten trägt. Ich ziehe eine grüne Krawatte an, weil sie mir einfach gut steht. Ja? Also zieh sie auch mal an. Ja? Bayerns Umwelt- und Gesundheitsminister Markus Söder. Der einstige CSU-Generalsekretär polterte für seinen Parteichef lange Zeit gegen die Kopfpauschale, eine Idee des Berliner Koalitionspartners FDP. Jetzt mimt Söder Seehofers grünen Katalysator. Der eine setzt die strategischen Visionen des anderen in konkrete Politik um, mit einem Atomausstiegskonzept, das der umtriebige Minister nach Fukushima schneller präsentierte als irgendeiner seiner Kollegen. Ich persönlich habe für mich, als ich die Bilder von Fukushima gesehen habe, an dem Samstagnachmittag, wo die Explosion war, das Restrisiko völlig neu bewertet. Und es ist nun mal so, dass ein Atomkraftwerk wesentlich unsicherer ist als ein Windrad. Und deswegen müssen wir uns überlegen, gibt es einen Weg, den wir anders gehen können? Und dass das ambitioniert ist und dass das mutig ist, ist keine Frage. Aber wenn ein Land wie Deutschland oder ein Land wie Bayern, eines der stärksten der Welt, beste Ingenieure, modernste Technologie, wenn wir uns nicht zutrauen würden, einen solchen Weg zu gehen, was für schlechte Politiker und was für ein schwaches Volk wären wir dann? Markus Söder sitzt in seinem Büro in der CSU-Geschäftsstelle in Nürnberg, seiner Heimatstadt. Er lockert die grüne Krawatte. Die Energiewende hat den 44-Jährigen zum wichtigsten Minister in Seehofers Kabinett gemacht, zum aussichtsreichsten Kronprinzen für dessen Nachfolge als Ministerpräsident und, nach dem ruhmlosen Rücktritt von Karl Theodor zu Guttenberg als Bundesverteidigungsminister, vielleicht auch an der Spitze der Partei. Söder zitiert den Gralshüter der Christlich-Sozialen Union, Franz Josef Strauß. Der hatte in den 80er Jahren definiert, konservativ sei es, an der Spitze des Fortschritts zu stehen. Und heute? Söder zögert keine Sekunde. Konservativ heißt immer noch an der Spitze des Fortschritts stehen. Und zwar auch des Gesellschaftlichen. Nicht nur des Technologischen, sondern auch des Gesellschaftlichen. Was sich weiterentwickelt hat, sind ja immer Debatten, wie eine Gesellschaft sich verändert und was die Werte in einer Gesellschaft sind und wie man die umsetzt. Und ich glaube, dass an der Spitze des Fortschritts stehen zum Beispiel heißt, eine Energiewende machen, die gesellschaftlichen Konsens hat, die gleichzeitig aber eine technologisch-ökonomische Option hat, indem man nämlich Deutschland und Bayern zu dem Energieland schlechthin entwickelt, das am Ende mit neuen Technologien als Ersatz für die Kernenergie weltweit Standards setzt und damit auch Arbeitsplätze im eigenen Landschaft. Endgültiger Ausstieg aus der Atomkraft. Am liebsten schneller als die Nachbarn im mittlerweile grün-rot regierten Baden-Württemberg. Der Machtwechsel dort hat die CSU-Größen nervös gemacht. Markus Söder weiß, auch in den Köpfen bayerischer Wähler schwört manch grüner Gedanke. Ohne eine inhaltliche Erneuerung, glaubt der Minister, werde es seiner CSU bei der Landtagswahl im Jahr 2013 schwer fallen, die absolute Mehrheit zurückzuholen. Er erklärt die Energiewende als unvermeidlich und als Chance für Bayern, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Im Widerspruch zu seinem großen Vorbild Franz Josef Strauß sieht sich Söder nicht. Der hatte sich einst vehement für die friedliche Nutzung der Kernenergie eingesetzt. Er hatte beispielsweise für eine atomare Wiederaufbereitungsanlage im oberpfälzischen Wackersdorf gekämpft und so den Wandel Bayerns vom armen Agrarstaat zum reichen Industrieland ermöglicht. Damals versprach Strauß, den Kindern solle es einmal besser gehen als den Eltern. Und heute? Unsere Eltern haben damit gemeint, in erster Linie wirtschaftlich sozialer Standard und Wohlstand. Vielleicht bessere Ausbildung, vielleicht mehr Geld, zumindest eine gesicherte Lebensperspektive. Für uns heute, für meine Kinder, heißt, die sollen es mal besser haben, zumindest, dass sie dieselben Rahmenbedingungen haben sollen, was Natur und Heimat betrifft. Und somit ist der Begriff konservativ kein statischer, sondern ein dynamischer. Söders Dynamik ist gewaltig, zumindest auf dem Papier. 1500 Windräder will der Umweltminister bis zum Jahr 2020 im Freistaat aufstellen. Eine bayerische Wasserkraft GmbH will er gründen, mit der Bayern Energie erzeugen und Geld verdienen will. Söders Ausstiegskonzept sieht ferner neue Überlandleitungen, Solarparks, Pumpspeicherseen und 6 neue Gaskraftwerke vor, als Ersatz für die 5 Kernkraftwerke, die bisher 60% des Stroms im Freistaat erzeugen. Erwin Huber, Ex-CSU-Parteichef, warnt seit Monaten vor den Folgen für die bayerische Industrie. Stichwort Energiesicherheit. Der Wähler, sagt Huber, will keine grün lackierte CSU. Die Gefahr dabei ist, dass konservative Kreise in die Wahlenthaltung gehen, dass man die nicht mehr erreicht, dass die nicht mehr zur Wahl gehen. Es war eigentlich eine klassische Aufgabe eigentlich der Union im Süden, stärker diese konservative Flanke abzudecken. Und das ist schwächer geworden. Ja. Und das darf also nicht dazu führen, dass sich das Koordinatensystem innerhalb der Union verschiebt. Horst Seehofer und Markus Söder verschieben das konservative Koordinatensystem in Bayern derzeit nach Kräften. Mehr noch, sie definieren es um. Der bayerische Ministerpräsident klappert in diesen Wochen alle Bezirksparteitage der CSU ab, von Oberbayern bis Oberfranken, um überall für seine Energiewende zu werben. Denn die Basis ist ob seines Schwenks in der Atompolitik verunsichert. Es heißt, sie vermisse den schwarzen Markenkern der Partei. Viele Mitglieder fragen sich, wie sie die plötzliche Abkehr von der Atomkraft den Wählern vermitteln sollen. Wie sie erklären sollen, dass heute plötzlich falsch ist, was 40 Jahre lang richtig war. Kommt der Begriff konservativ nicht von konservieren, bewahren? Konservativ darf eines nicht sein, strukturkonservativ. Denn strukturkonservativ entwickelt sich irgendwann so reaktionär. Reaktionär. Diesen Begriff hatten die Gründerväter und Mütter der Grünen in den 80er Jahren für 2 CSU-Politiker reserviert, Franz Josef Strauß und seinen Ziehsohn Peter Gauweiler. Der schwarze Peter, einst Umweltminister in Bayern, heute Bundestagsabgeordneter. Wenn es eines Beweises dafür bedarf, wie sehr sich die Zeiten auch innerhalb der CSU geändert haben, dann ist es dieser Juniabend auf dem Münchner Nockherberg. Da sitzt der schwarze Peter neben der grünen Claudia auf einer Bühne und plaudert über Heimat Bayern, CSU und Grüne. Herzlich willkommen, Claudia Roth. Die grüne Bundesvorsitzende aus Memmingen im schwäbischen Bayern flirtet an diesem Abend geradezu hemmungslos mit Peter Gauweiler. Sie nennt ihn einen bedeutenden, unabhängigen Kopf der CSU und lobt die Schwarzen für ihre Energiewende. Schwierig wird's dann, wenn mir Markus Söder vorwirft, dass ich nicht grün genug sei, dass er viel schneller aussteigt. Mich juckt's am ganzen Körper. Ja, ja, ja. Die CDU-CSU beschließt vor 10 Monaten, eine demonstrative Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke. Und jetzt haben wir das Gegenteil beschlossen. Da kann man nicht sagen, das ist ein Riesenerfolg. Ja, das ist also noch gar nicht so lange her, da hat Herr Dobrindt einen sehr erfolgreichen Film produziert. Zeichentrickfilm im Internet, der hat uns sehr geholfen, Herr Dr. Gauweiler. Das war ein ganz schöner Film unter dem Motto, ein Männlein steht im Walde, so grün und dumm. Grün sein und dagegen sein, mit Pflasterschott am Ziegelstein. Ach, wie bin ich froh, doch kein Grüner zu sein. CSU-Generalsekretär Dobrindt verärgerte damit nicht nur die Opposition. Auch in den eigenen Reihen waren viele nicht glücklich über die Kampagne. Stillos und kontraproduktiv fand Peter Gauweiler sie. Wer den Diskussionsabend auf dem Münchner Nockerberg verfolgte, gewann den Eindruck, zwischen Grün und Schwarz sei jene Epoche der Brüderlichkeit ausgebrochen, die Ministerpräsident Seehofer einst vergeblich für das schwarz-gelbe Verhältnis ausgerufen hatte, für die Zusammenarbeit mit seinem Koalitionspartner FDP. Die Grünen profitieren von Seehofers Charmoffensive. Der CSU-Chef wertet die Ökopartei im Freistaat zur Oppositionspartei Nummer 1 auf, vor der chronisch schwachen Bayern-SPD. Wenn die Grünen im Freistaat jemals mitregieren wollen, wird das nur über eine Koalition mit der CSU gehen. Andererseits fürchten die Grünen, dass Seehofers charmante Umarmung hinterlistig ist. Sein Flirt folgt einer klaren Strategie. Seehofer erweitert die Bündnisoptionen seiner CSU. Seht her, wir können auch mit den Alternativen, scheint er dem aktuellen Koalitionspartner FDP zuzurufen, mit dem die Christsozialen mehr schlecht als recht koalieren. Dabei verliert der CSU-Chef nie sein eigentliches Ziel aus den Augen, die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl 2013. Jahrzehntelang schienen die Schwarzen ein Abonnement auf 50 plus X zu haben und dorthin möchte Seehofer die Partei zurückführen. Auch mit Hilfe von urbanen Wählermilieus, die die Konservativen bisher nur schlecht erreichen. Junge Frauen etwa sind unter den CSU-Wählern Mangelware, bei den Grünen die Normalität. Junge Frauen wie die grüne Landtagsabgeordnete Claudia Stamm, haushaltspolitische Sprecherin ihrer Fraktion und Tochter von Barbara Stamm, der bayerischen Landtagspräsidentin, CSU. Als Kind schien Claudia noch in die schwarzen Fußstapfen der Mutter zu treten. Die klare politische Haltung war in der 5., 6. noch die Linie meiner Eltern, also auf jeden Fall. Und abweichend hat es dann, glaube ich, in der 7. Klasse angefangen. Ich war ja auch mal 3 Monate oder so in der Schülerunion, also in der Schülervereinigung der CSU und bin dann aber sehr bald, sehr schnell wieder raus, weil es mir zu parteipolitisch und zu konservativ parteipolitisch auch wurde. Wer spüren will, wo es im Verhältnis zwischen Grün und Schwarz in Bayern hakt, der muss sich mit Claudia und Barbara Stamm unterhalten. Ein gemeinsames Interview geben Mutter und Tochter nicht. Aber auch die getrennte Befragung erzählt viel über die kulturelle Differenz, die zwischen der jungen und der alten Partei besteht, noch immer. Beispiel Ehegattensplitting. Hier reibt sich die aufstrebende Haushaltspolitikerin der Grünen mit der arrivierten Sozialpolitikerin der CSU. Claudia Stamm, verheiratet und Mutter zweier kleiner Töchter, will das Ehegattensplitting abschaffen. Ehegattensplitting ist ein veraltetes Instrument, das einseitig Familien fördert, wo der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt oder halt bestenfalls einen ganz kleinen Teilzeitjob hat. Punkt. Es muss beim Kind ankommen und nicht beim Trauschein. Das ist meine Position. Und da wundert es mich auch, dass meine Mutter sich so weigert und dagegen sträubt, weil eigentlich ist sie ja eine sehr starke Sozialpolitikerin und sie müsste sehen, dass es keinen Grund gibt, den Trauschein zu subventionieren, sondern eben das Kind. Claudia Stamm fordert statt Ehegattensplitting eine Kindergrundsicherung, unabhängig von der Ehe. Damit schlachtet sie aber eine der letzten heiligen Kühe der CSU und trifft auf erbitterten Widerstand ihrer Mutter, Barbara Stamm. Natürlich klingt es gut. Also ich will eine Kindergrundsicherung. Ja, wer will die nicht? Ich will die auch. Nur muss ich wissen, wie ich sie finanziere. Dann muss ich sagen, okay, dann wird die aus Steuermitteln finanziert. Aber wenn ich Geld in der Kasse haben will und ich will es aus dem Brocken Familienpolitik, muss ich Familien, die Kinder erzogen haben, muss ich dann denen das Ehegattensplitting also sozusagen auch wegnehmen. Ja. Und das ist halt für mich nicht ganz ordentlich bearbeitet. Nicht ganz ordentlich bearbeitet. Die Tochter reagiert auf diese mütterliche Stichelei mit einem herzhaften Sie wird sich schon noch drehen, sagt Claudia über Barbara Stamm und weist dezent auf die Atomwende hin. Sie war definitiv überzeugte Atomkraftanhängerin. Ja, da habe ich auch noch zu ihr gesagt, weiß nicht, wie du das deinen Enkelkindern erklären können möchtest. Ich kann es meinen Kindern nicht erklären. Und sie hat definitiv diese Wende gemacht, weil sie auch, und da spielt nicht nur Fukushima natürlich indirekt eine Rolle für sie, weil sie auch das von ihrer ganzen Basis in Unterfranken zu spüren bekommt. Also Unterfranken hat Grafenrheinfeld eben auch ein sehr altes Kraftwerk. Da ist es eben so, dass ein Basisbeschluss nach dem anderen kommt, wir müssen aussteigen. Der Meinungswandel in der Atompolitik ist Grundbedingung und Katalysator für die Annäherung von Schwarz und Grün in Bayern. Denn erstens wäre ohne das Abschalten aller deutschen Kernkraftwerke bis zum Jahr 2022 für die Grünen gar keine Koalition mit der CSU denkbar. Und zweitens hat das jetzt beschlossene Ausstiegsszenario das Verhältnis zwischen CSU und FDP weiter zerrüttet. Die FDP ist nicht unbedingt von Anfang an, ob jetzt auf Bundesebene oder ob das auf bayerischer Ebene ist, mein Wunschkoalitionspartner, weil ich als Sozialpolitikerin und als Politikerin, die vor allen Dingen auch, was Werte für unsere Gesellschaft anbelangt, zum Teil oft ganz andere Meinungen habe, als das in der liberalen Partei zu finden ist. Mit den meisten Grünen dagegen, sagt Barbara Stamm, könne sie sich eine Zusammenarbeit durchaus vorstellen, auch mit ihrer Tochter. Die ist vorsichtiger. Da sind schon noch einige Felder, wo sich die CSU noch sehr verändern müsste. Zum Beispiel in der Einwanderungspolitik. Hier liegen die größten Differenzen zwischen Schwarz und Grün. Die CSU will in der bayerischen Verfassung eine Pflicht zur Integration verankern, notfalls per Volksentscheid. Die Grünen finden das lächerlich. Sie wollen die Schranken in der Asyl- und Einwanderungspolitik öffnen und haben mit dieser Forderung sogar unionsnahe Unternehmer auf ihrer Seite. Bertram Brossard, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und CSU-Mitglied. Wir brauchen die Fachkräfte aus dem Ausland. Die CSU hat aus unserer Sicht an diesem Punkt überkommene Vorstellungen, die wir für falsch halten. Da verbindet uns mit den Grünen mehr als mit der CSU. Trotzdem hält sich die Begeisterung der bayerischen Wirtschaft für den schwarz-grünen Sommerflirt in Grenzen. In der CSU kritisiert vor allem die Mittelstandsunion den Kuschelkurs mit der Ökopartei. Etwa bei der grünen Gentechnik. Die lehnt die CSU schon seit Jahren für die bayerische Landwirtschaft ab. Zur Freude der Grünen, zur Verärgerung der Wirtschaft. Da haben wir diametral andere Auffassung als die Grünen. Und wir haben für die Frage, wie hoch der Einfluss des Staates auf die Bürger ist, ob der Staat erziehen darf, haben wir auch grundsätzlich andere Auffassungen. Da glaube ich auch nicht, dass CSU und Grüne zusammenkommen werden in Bayern. Für das Entscheidende halte ich allerdings, ob wir eine Gesprächskultur miteinander haben. Ob, sagt Brossard, der Wirtschaftslobbyist, nicht das. Der Gesprächsfaden zwischen der Staatsregierung und der Wirtschaft war schon mal dicker, heißt es aus Unternehmerkreisen. Schuld daran sei vor allem der Schwenk der CSU in der Atompolitik. Viele Unternehmer fühlen sich von Seehofer im Stich gelassen. Sie ärgern sich, dass der bayerische Ministerpräsident nicht nur den liberalen Koalitionspartner in Bayern, sondern sogar die Bundeskanzlerin unter Druck gesetzt hat. Mit einem festen Atomausstiegsdatum, das viele Betriebe aus Gründen der Energiesicherheit für gefährlich halten. Für den Vertreter der bayerischen Wirtschaft bleibt die künftige Energiepolitik der zentrale Trennfaktor zwischen Schwarz und Grün. Es sind beides demokratische Parteien, die können sich entscheiden, wie sie wollen. Ich würde sie für Bayern aber derzeit als unrealistisch betrachten. Wie weit sind CSU und Grüne tatsächlich voneinander entfernt? Sind sie sich näher als etwa CDU und Grüne im Norden Deutschlands? Sorgt die starke Heimatverbundenheit der Menschen im Süden, ihre Nähe zu Natur und Landwirtschaft, für größere Schnittmengen als anderswo in Deutschland? In Ruhmannsfelden im Bayerischen Wald war es nur ein kleiner Schritt für Gabi Engelmeier und den Rest des CSU-Ortsverbandes, ein kleiner Schritt ins Grüne. Allerdings mit gelegentlichen Rückfällen ins Schwarze. Das habe ich schon noch. Wenn man das 15 Jahre lang denkt und träumt, wenn man das so im Kopf hat, dann muss man schon aufpassen. Aber wir haben ja grüne Gedanken noch und näher und das wird dann schon besser werden. Gabi Engelmeier geht zu ihrem Auto, dem schwarzen Mercedes-Geländewagen. Sie wird ihn verkaufen und sich einen benzinsparenden Kleinwagen zulegen. Schließlich ist sie jetzt bei den Grünen und will ökologisches Vorbild sein. Nur eines wird sie für ihre neue Partei nicht tun. Dass ich mich irgendwo hinketten lassen würde, zwecks den Grünen, das kann ich mir jetzt im Moment auch nicht vorstellen. Nein, also das möchte ich bitte nicht.